Let's start. Beginnen wir. This is an email I got this week. I'm just going to read parts of it. Ich werde einige Teile davon vorlesen. Liebe Pastor Rob. Dear Pastor Rob. Vielen Dank für den Gottesdienst gestern Abend. Thank you for the service yesterday. I got this on Monday. Ja, ich habe es am Mittwoch bekommen. On Monday. Montag. Am Montag. Ich war zum ersten Mal in Ihrer Gemeinde. I've been for the first time in your church. Und ich bin begeistert von der spürbaren Liebe und der Freiheit. I'm really excited about great, this love you can really sense and about the liberty you have. That's so cool. Die Ihre Gemeinde herrscht. That's really like present in your church. Ihre Klarheit in Bezug von die Grundfesten der Gemeinde. And the clarity about the foundations of the church. Angesprochenen Werte hat mich sehr berührt. And also the values which was spoken about. Und ich darf meine Tochter in den besten Händen wissen. And I'm sure that my daughter is really in the best hands. Auf Empfehlung besucht meine Tochter seit einigen Monaten regelmäßig ihre Gemeinde. Because there was a recommendation, my daughter is visiting your church. But listen to this line. Und schaut mal, was sie da schreibt. Jetzt ist mir auch klar, but now it's also clear for me, woher unter anderem ihr geistliches Wachstum kommt. Where your spiritual growth comes from. Dass ich mit großer Freude beobachten darf. What I'm really excited about to watch. Wünsche ich Ihnen viel Segen und Kraft aus der Höhe. Yeah, and I wish you really great power from above. Isn't that great? So that's a goal. Das ist ein Ziel. And when we kick a goal, we can all say, das war ein Tor. Right? Und wenn wir es getroffen haben, können wir jubeln darüber. Yeah. Okay. Andy Stanley in one of his books sagt in einem seiner Bücher, says your church has to know what it means, what a goal is. Deine Gemeinde muss einfach wissen, wenn sie ein Tor erzielt hat. Because if could you imagine being in a stadium and there's a football game and then suddenly someone kicks the ball in the net and nobody knows if that's good or not. Stellt euch vor, es hat ein riesen Fußballstadion und jemand macht das Tor einfach rein. Aber niemand jubelt. It's like, is that good? Ist es wirklich or was gut? That a mistake? War das jetzt ein Fehler? Nobody knows. Keiner weiß. What is a goal for us? Was bedeutet es für uns, ein Tor zu schießen? Was what wäre ein Tor? It means that we have accomplished our vision. Das würde bedeuten, dass wir unsere Vision erreicht haben. Seen our vision or a part of our vision realized. Dass wir einfach gesehen haben, wie sich ein Teil unserer Vision verwirklicht hat. So here's the vision. Hier kommt die Vision. From last week. Letzte Woche. To bring as many people as possible. So viele Menschen wie möglich. Into a living relationship with Jesus Christ. In eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus hineinzuführen. Both locally. Das sowohl hier zu Hause vor Ort. And globally. Als auch weltweit. And that doesn't mean just unbelievers. Und das bedeutet nicht nur Ungläubige. Because there's a lot of believers who once had a living relationship. Denn es gibt viele Gläubige, die einmal eine lebendige Beziehung gehabt haben. But don't have it anymore. Aber irgendwie jetzt nicht erleben. They have departed from the faith. Sind irgendwie von dem Glauben abgewichen. Satan has sown a lie into the heart. Satan hat irgendwie eine Lüge in ihr Herz hineingelegt. The lie has brought fruit. Und diese Lüge hat Frucht hervorgebracht. And they have departed from the living God. Und so sind sie von dem lebendigen Gott abgewichen. That's Hebrews chapter 3, Hebräer Kapitel 3, in verse 12. Vers 12. Beware lest any one of you, seid achtsam, dass nicht irgendeiner von euch depart, abweicht with an unbelieving evil heart from the living God. Mit einem üblen, mit einem ungläubigen Herzen vom lebendigen Gott abweicht. An unbelieving heart in the truth, ein ungläubiges Herz gegenüber der Wahrheit. Because we have believed the lie. Weil wir eine Lüge irgendwie geglaubt haben. Evil, böses. Because now we defend what God clearly says is wrong. Das Herz ist böse, weil wir etwas verteidigen, von dem Gott ganz klar sagt, dass es verkehrt so ist. So believers depart from a living God. So weichen Gläubige von einem lebendigen Gott ab, if they're not careful. Wenn sie nicht vorsichtig and sind. This is the book of Hebrews, und das finden wir so im Hebräerbrief. We won't study today. Aber das werden wir heute Abend jetzt nicht studieren. Okay. So, today we're going to go a little review over our fundamental values. heute Abend, wenn wir eine weitere Wiederholung haben, unserer ganz grundlegenden Werte. And then I'm just going to take one of them. Und ich werde einen jetzt herausgreifen. So let's go to the PowerPoint. Gehen wir kurz zur Präsentation. Last week I mentioned that our church is like a house. Letzte Woche habe ich erwähnt, dass unsere Gemeinde sich darstellen lässt wie ein Haus. It's established on 13 values. Und es gründet sich auf 14 Grundwerte. And it has five fundamental values. Und es gibt fünf ganz tragende Werte. Which we can also call purposes. Und die können wir auch als Zwecke bezeichnen. The five purposes of God. Die fünf Absichten oder Zwecke Gottes. Five fundamental values. Fünf grundlegende or let's Werte. Say foundational values. Einfach fundamentale Werte, Grundlagen. The most important one is in the middle. It's worship. Der wichtigste befindet sich genau in der Mitte. Es ist die Anbetung. I'm walking with God as the center of my life. Bedeutet, dass ich mit Gott wandle und er ist das Mittelpunkt meines Lebens. I'm living a life of worship. Und ich lebe förmlich ein Leben der Anbetung. If you want to measure your life of worship, wenn du dein Leben der Anbetung messen möchtest, look how much you worry. Dann schau mal, wie oft du dir vielleicht Sorgen machst. Because worry is the opposite of worship. Denn diese Sorgen sind genau das Gegenteil der Anbetung. But worry can also bring me to worship. Aber diese Sorgen können mich aber doch hineinbringen in diese Anbetung. There's so many things that we can worry about. Denn es gibt so viele Dinge, über die wir uns Sorgen machen können. But it's okay unless we stay there. Also für einen Moment ist es okay, aber es ist nicht gut, wenn wir dort bleiben. The Lord is my shepherd, I shall not want. Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. And when I walk through the valley of the shadow of death. Aber wenn ich wandle durch das Tal des Todesschattens. I walk through. Dann wandle ich da durch, ich gehe durch. Build a condominium there. Ich werde mir dort nicht ein Ferienhaus bauen. You walk through the valley of the shadow of death. Man schreitet da einfach durch. And if there's something to worry about, then bring it to God and let it turn into worship. Und wenn es da gibt, worüber du dir Sorgen machen könntest, dann bring es einfach zu Gott und lass es ihn verwandeln in Anbetung. And this progressively moves into fellowship. Und so geht das einfach Schritt für Schritt weiter hinein in die Gemeinschaft. Fellowship means that I'm exchanging my life with other people who are worshiping. Gemeinschaft bedeutet, dass ich einfach einen Austausch habe meines Lebens, das Leben des anderen, und so Gemeinschaft erlebe. I'm doing life together with other worshipers. So begehen wir das Leben gemeinsam mit anderen, die anbeten. But what if the other people aren't worshiping? Was ist aber, wenn die anderen Leute nicht anbeten? Well, that's going to affect the fellowship. Dann hat das einen Einfluss auf die Gemeinschaft. Then maybe it's just really socializing. Vielleicht ist es einfach nur irgendwie so ein gesellschaftliches Handeln. We really want to have the Lord in the middle. Aber wir wollen den Herrn einfach in unserer Mitte haben. Which leads to discipleship. Das führt zur Jüngerschaft, zur Nachfolge. The process of becoming like the Lord. Einfach dieser Prozess, wo wir werden wie der Herr. Never in my flesh. Nie in meinem Fleisch. Discipleship is a reflection of God. Denn Jüngerschaft ist immer eine Reflexion, eine Widerspiegelung Gottes. Which leads to ministry. Das führt hin zum Dienst. Which leads to missions. Und das hin zur Mission. Okay, just focus on worship as the center. Aber konzentrieren wir uns auf die Anbetung als den Mittelpunkt. And on these five pillars we build our church. Und auf diese fünf Säulen bauen wir unsere Gemeinde. And on the church we have three levels. Und die Gemeinde hat drei Ebenen. And these three levels are also three values. Und diese drei Ebenen werden auch repräsentiert von drei Werten. Last week I called them universal values. Letzte Woche habe ich sie einfach universelle Werte genannt. We had a discussion in the office. Da gab es so ein Gespräch im Büro. And missional values actually fits better. Und es passt eigentlich besser, dass es Werte der Sendung sind. Love, faith and hope. Liebe, Glaube und Hoffnung. 1 Korinther 13, Vers 13. And the greatest is love. Und das Größte ist die Liebe. And on these three universal or missional values, und auf diese drei universellen Missionswerte we build our church strategy. Bauen wir unsere Gemeindestrategie auf. We are building three environments. Wir bauen drei Umgebung, where the five purposes can be realized. Wo diese fünf Absichten und Zwecke verwirklicht werden können. The first environment is what we're having tonight. Und die erste Umgebung ist das, was wir heute Abend hier erleben. It's a place of celebration. Einfach ein Ort, wo wir gemeinsam feiern. We come together as a church family. Wir kommen zusammen als eine Gemeindefamilie. We create an environment Und wir schaffen hier eine Umgebung, or we facilitate an environment, oder wir ermöglichen es, dass hier eine Umgebung entsteht, where people can come, wo Menschen einfach hinkommen können and experience the love of God, und die Liebe Gottes erleben können in a church family. In einer Gemeindefamilie. That's strategy number one. Das ist die Strategie Nummer eins. And you can be a part of that. Und davon könnt ihr auch ein Teil sein. A very important part of that. Ein sehr wichtiger Teil. Some people come to only receive. Einige Leute kommen, um einfach nur zu empfangen. Receiving is great. It's important. Und empfangen ist einfach großartig. Das ist sehr wichtig. But we also come to give. Aber wir kommen auch hierher, um zu geben. We also come to help facilitate and create an environment. Und wir kommen auch, um zu helfen, um es einfach zu erleichtern, dass hier diese Umgebung, dieses Umfeld entsteht. Where people can come and encounter Christ. Wo Menschen einfach hinkommen können, um Christus zu begegnen. The second environment is the growth environment. Die zweite Ebene ist das Umfeld, was diesen Wachstum erzeugt. It's education. Das ist einfach Ausbildung. It's preparation. Vorbereitung. It's like Wednesday night with the Theophostic seminar. Das wie am Mittwochabend dieses theophostische Gebetsseminar. It's the life groups. Und das sind auch die life groups. Adult education. Oder Erwachsenenbildung. All the things that we do to facilitate growth. All diese Dinge, die wir tun, um einfach dieses Wachstum zu ermöglichen. An environment where you can grow into who God has made you to be. Ein Umfeld, wozu in dem du zu dem wachsen kannst, zu dem Gott dich ja gemacht hat. Not who I want you to be or someone else wants you to be. Nicht zu dem, was ich vielleicht möchte oder irgendwer anders. But who Christ has called you to be. Sondern vielmehr zu dem, wozu dich Christus berufen hat. The third environment is the deployment environment. Das dritte Umfeld ist das, wo wir es dann weitergeben. It's the blue room. Das ist der blaue Raum. It's vision. Das ist die Vision. It's missions. Mission. It's outside of our boundaries. Es ist außerhalb unserer Grenzen. It's strategy. Strategie steht it's dahinter. Impact. Wir haben eine starke Wirkung. It's effectiveness. Wirksamkeit. It's taking the world for Jesus. Dass wir die Welt für Jesus einnehmen. So the yellow room, the green room and the blue room. Es gibt also diesen gelben, den grünen und diesen blauen Raum. And on top of this we have five more values. Und da oben drauf gesetzt dann fünf weitere Werte. Last week I called these missional values. Letzte Woche habe ich sie als Missionswerte bezeichnet. But this week we'll change them to operational values. Aber diese Woche wollen wir es einfach ändern. Ist, glaube ich, besser, wenn wir sie operative Werte nennen. Okay, die Werte des Handelns. This is the first one, the well-being of people. Das erste ist, dass wir uns sorgen um das Wohlergehen der Menschen hier. The very top of the house. Und das ist wirklich ganz oben die Spitze des And Hauses. It corresponds directly with worship, which is beneath it. Und das steht in direkter Beziehung zu der Anbetung, die da einfach drunter steht. We'll talk about this tonight. I'm just going to mention the other four real fast. Wir sprechen darüber heute Abend speziell. Die anderen vier wollen wir noch kurz erwähnen. Second is integrity. Das zweite ist Integrität. The third is unity. Das dritte ist die Einheit. The fourth is high impact. Das vierte ist einfach diese starke Wirkung, die wir haben wollen. And the fifth is leadership training. Das fünfte ist einfach das Leitungstraining. I want to talk about the well-being of people as our highest operational value. Ich möchte darüber sprechen, dass das Wohlergehen von Menschen einfach unser höchster Wert im Handeln ist. It directly corresponds with worship. Es hat eine direkte Beziehung mit der Anbetung. Because at the heart of worship is Christ crucified. Denn im Herzen der Anbetung liegt Christus als der gekreuzigt wurde. That Jesus gave himself selflessly. Dass nämlich sich Jesus hingegeben hat, völlig selbstlos. As the Lamb of God. Als Lamm Gottes. To open the way to God. Um uns den Weg zu Gott zu eröffnen. Through his blood. Durch sein Blut. So that Hebrews 4:16. So dass Hebräer 4:16. We can approach the throne of God boldly. Jetzt geht, dass wir mit Freimut uns dem Thron Gottes nahen können. It's all based on the cross. Die Grundlage ist immer das Kreuz. And the well-being of people. Und das Wohlergehen von Menschen. Has to be based on the cross working in our lives. Muss eine Grundlage darin haben, dass das Kreuz einfach in unser Leben hineingearbeitet wird. Okay, let's go to Philippians chapter 2. Gehen wir zu Philipper Kapitel 2. This is verse 3. Vers 3. Just the first part. Erster Teil. Don't be selfish. Seid nicht selbstsüchtig. Verse 4. Don't look out only for your own interests. Schaut nicht einfach nur nach euren eigenen Interessen. Verse 5. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Ihr müsst die gleiche Einstellung haben, die er Christus hatte. Isn't that awesome? Ist das nicht? We have to have the same attitude that Jesus Christ had. Ist nicht Wahnsinn? Wir müssen die gleiche Einstellung haben, die Christus Jesus hatte. That means it's possible. Das heißt, dass für uns möglich ist. We are commanded to have the same attitude. Oh, es wird uns geboten, diese gleiche Haltung zu haben, die Jesus Christus hatte. Therefore we bear the name Christian. Und deswegen tragen wir diesen Namen Christen. Because we are like Christ. Weil wir wie Christus sind. Next verse. Verse 8. Christ took the humble position of a slave. Er hat diese demütigende Position eines Sklaven eingenommen. And was born as a human being. Und wurde geboren als ein menschliches Wesen. Vers 13. For God is working in you. Denn Gott ist es, der in euch wirkt. Giving you the desire. Der euch das Wollen gibt. And the power. Und auch die Macht dazu. To do what pleases him. Das zu tun, was ihm wohlgefällt. And what pleases him is what we need to draw our values from. Und das, was ihm wohlgefällt, das muss das sein, wovon wir auch unsere Werte beziehen. There are things that please him. Da gibt es diese Dinge, die ihm gefallen. And if we find out what they are and build our values upon them. Und wenn wir herausfinden, was das ist und dann darauf unsere Werte setzen. Then we can have confidence when we stand before him. Dann werden wir auch Zuversicht haben, wenn wir vor ihm stehen. The devil wants to detach us from our life with God. Teufel möchte uns einfach trennen von diesem Leben mit Gott. We want worship. God wants worship to be in the middle. Wir wollen, dass einfach Anbetung in der Mitte ist. Revelation 4:11. Offenbarung Kapitel 4 Vers 11. We were created for his pleasure. Wir sind geschaffen zu seinem Wohlgefallen. We were created to worship. Wir sind geschaffen zur Anbetung. John chapter 15 before Jesus was on the night he was betrayed. Johannes Kapitel 15, er sprach dies in der Nacht, bevor er verraten wurde. He said, I am the vine and you are the branches. Er sagte, ich bin der Wein und ihr seid die Reben. If you abide in me, wenn ihr ihm mir bleibt, you will bear much fruit. Werdet ihr viel Frucht bringen. He's saying this to his apostles. Und das hat er gesagt zu seinen Aposteln. Abide in me. Bleibt in mir. Stay attached to me. Bleibt mit mir verbunden. Keep having encounters with me. Habt einfach fortwährend diese Begegnung mit mir. The devil wants to detach us. Der Teufel möchte uns einfach trennen. With guilt. Mit Schuld, with fear, mit Furcht, with lies. Mit Lügen. How many lies do we listen to during the week? Wie viele Lügen hören wir uns da an die ganze Woche? Today I celebrated 611 unbroken days of my quiet time. Heute habe ich den 611. Tag gefeiert, dieser ungebrochenen Zeit mit Gott als stille Zeit. Of 1 hour a day. Die ich ja jeden Tag für eine Stunde halte. I'm looking forward to celebrating 10,000 someday. Und ich freue mich schon darauf, dass ich einmal den 10,000sten haben kann. Is it a battle? Ist das eine Schlacht? Oh, absolutely. Absolut ja. Not when I get there. Nicht wenn ich dann dort bin. Not when I write the first few words. Nicht wenn ich dann die ersten Worte niederschreiben when kann. When I write, dear Father, I am here. Wenn ich schreiben kann, lieber Vater, jetzt bin ich hier. It's the happiest moment of my day. Das ist der glücklichste Moment meines Tages. But there was every lie in hell to keep me from getting there. Aber da war jede Lüge der Hölle, die mich davon abhalten wollte. You're too tired. Du bist zu müde. Oh, this is just legalism. Na, das ist nur Gesetzlichkeit. Why do you have to do this? Warum musst du es überhaupt machen? God loves you anyway. Gott liebt dich doch eh. Oh, come on, you've already served God. Du hast ja bereits Gott gedient heute. You studied for the message. Why a quiet time? Ja, bitte, du hast ja studiert für die Botschaft. Warum noch eine stille Zeit anbringen? Relax. God wants you to rest. Entspann dich doch. And over and over, Gott, everything in my mind. Und all diese Gedanken kommen in meinen Gedanken, in den Sinn. But when I sit down, wenn ich mich dann dabei niederlasse and I open the Bible, und die Bibel öffne and I open my journal, und mein Journal öffne and I write the time in, und dann die Zeit hineinschreibe and I write the words, dear Father, und dann einfach niederschreibe, lieber Vater, I am here. Hier bin ich. It's the happiest moment of my day. Er ist der glücklichste Moment meines Tages. I have not regretted one moment, und ich habe es nicht einen Moment bereut, but it has been a battle. Aber es war immer ein Kampf. Every lie has gone through my head. jede Lüge ist durch meinen Kopf gekommen. Why I should not do this. Einfach irgendwelche Gründe, warum ich das nicht But tun I sollte. Do it for myself and I do it for the church. Und ich mache es aber für mich selbst und ich mache es auch für die Gemeinde. Because of James chapter 4, verse 7. Wegen Jakobus Kapitel 4, Vers 7. Resist the devil. Widersteht dem Teufel. He will flee. Und er wird fliehen. Draw near to God. Naht euch Gott. And God will draw near to you. Und Gott wird sich euch nahen. Now back to this verse. Zurück zu diesem Vers. God is working in us, giving us desire and power. Gott wirkt in uns und er gibt uns das Verlangen und auch die Kraft. To do what pleases him. Das zu tun, was ihm wohlgefällt. Now, I've been a Christian 33 years. Bin jetzt seit 33 Jahren Christ. Serving God with everything I have in me. Und diene Gott mit allem, was du in mir habe. And for years I have cried out to God for a powerful prayer life. Und jahrelang habe ich Gott zu Gott geschrien und gesagt, ich möchte ein mächtiges Gebetsleben haben. Whatever God gives us, und was auch immer Gott uns gibt, must first be a desire. Muss zunächst einmal ein Verlangen sein. That means my value first has to be something I want to aspire to. Mein Wert muss immer erstmal etwas sein, wo ich eigentlich hingelangen möchte. We call them aspirational values. Dinge, die ich erlangen möchte. Yeah. It's a value that I believe. Das ist ein Wert, den ich glaube. Do you believe in evangelism? Glaubst du an Evangelisation? Oh, yes. Ja. With all your heart? Mit meinem ganzen Herzen. Yes. Mit ganzem Herzen, ja. Do you do it? Machst du es? No. Nein. It's aspirational. Das sind Dinge, auf die ich hinstrebe. You really believe in it. Glaubst du wirklich daran? But it's not a habit in your life. Aber es ist noch keine Gewohnheit. It's not a part of your life. Es ist noch nicht ein Teil deines Lebens. But you really believe in it. Aber doch glaubst du es. That's an aspirational value. Das ist ein Wert, nach dem du strebst. The desire came from God. Das Verlangen kam von Gott. Now we need to receive the ability from God also. Jetzt müssen wir aber auch die Befähigung von Gott empfangen. And for years I would listen to this song, Sweet Hour of Prayer, Sweet Hour of Prayer. Und jahrelang habe ich dieses Lied gehört, immer wieder, stille Stunde des Gebets. I said, God, I want a sweet hour of prayer. Gott, ich möchte diese süße Stunde des Gebets Every noch haben. Every time I try, it just turns into a desert. Immer wenn ich es versuche, ist wie ein Gang in die Wüste. Every time I try, I fall asleep. Immer wenn ich versuche, falle ich ein und schlafe. What's wrong with me? Falle ich in den Schlaf. Was verkehrt mit mir? Work this into my life. Bitte, arbeite das hinein in mein Leben. And my prayer life is a gift from God. Aber mein Gebetsleben ist ein Geschenk It's Gottes. A gift of his grace. Es ist seine Gabe, It's seine so Gnade. Effortless. Es geht so mit Leichtigkeit. Something that was so difficult in the past. Etwas, was so schwer war in der Vergangenheit. In the past, the battle started when I tried to pray. In der Vergangenheit hat der Kampf begonnen, als ich versucht habe zu beten. Now the battle is just to get there. Jetzt ist der Kampf einfach nur der, dorthin zu kommen. And once I get there, the yoke is easy and the burden is light. Wenn ich dann aber dort angelangt bin, dann ist das Joch sanft und die Last leicht. Now we have aspirational values and we have actual values. Wir haben Werte, nach denen wir streben, und wir haben aber auch tatsächliche Werte. Let's go to the next verse. Der verwirklichte Werte. Do everything without complaining and arguing. Tut alles ohne Klagen und ohne zu diskutieren. Verse 14. Now the next verse. Now we skip to verse 19. Now watch this. Gehen wir weiter zum Vers 19. If the Lord, this is Paul talking to the church. Paulus spricht zur Gemeinde. Philippians. If the Lord is willing. Wenn der Herr Jesus da will. I hope to send Timothy to you soon. Dann hoffe ich, Timotheus bald zu euch senden zu können. You see that first line? That's worship. Das ist Anbetung, die erste Zeile. Paul doesn't do anything unless he is in fellowship with Jesus. Paulus macht gar nichts, es sei denn, dass er in Gemeinschaft mit Jesus ist. If the Lord is willing, wenn der Herr so will, I will send Timothy to you. Dann werde ich Timotheus zu euch senden. Now watch this. Schaut mal. Verse 20. I have no one else like Timothy. Ich habe niemanden anders, der so ist wie Timotheus. Who genuinely cares about your welfare. Der wahrhaftig sich um euer Wohlergehen bemüht. That has to be our highest operational value. Das muss unser höchster Wert sein in unserem Handeln. That above effectiveness we care about each other. dass wir noch mehr als dass wir wirksam sein wollen, darum sorgen, dass wir füreinander even da sind. Above unity, we care about each other. Und das ist noch wichtiger als die Einheit, dass wir nämlich füreinander sorgen. Even above integrity, we care about each other. Und das ist noch bedeutender als die Integrität. We have to care about people who have no integrity. Wir müssen auch uns kümmern um Menschen, die noch keine Integrität haben. It has to be our highest value. Und deswegen ist das unser höchster Wert. Jesus died for us while we were yet sinners. Denn Jesus starb ja für uns, als wir noch Sünder waren. In Romans chapter 5. Römer Kapitel 5. Verses 6 through 8. Verse 6 bis 8. When we had no integrity, als wir noch keine Integrität besaßen, Jesus died on the cross for us. Starb Jesus am Kreuz für uns. Has to be our highest operational value. Das muss unser höchster Wert sein in unserem Handeln. So when we're doing something in ministry, also wenn wir da etwas tun in unserem Dienst, and you want to finish something, und du da etwas auch wirklich fertig bekommen möchtest, but someone is in pain, aber jemand hat irgendwo Schmerz und Leid, and you have to make a decision. Und da musst du die Entscheidung treffen. It's very easy. Es geht ganz our leicht. Highest value is the welfare of people. Der höchste Wert ist das Wohlergehen von anderen Menschen. Let's just stop working now and we'll start tomorrow. Halten wir einen Moment inne, stoppen wir und wir werden es morgen weitermachen. Okay, now watch the next part. Schaut mal die nächste Stelle. All the others care only for themselves. Alle anderen, sie kümmern sich nur um sich selbst. And not for what matters to Jesus Christ. Und nicht um das, was Jesus eigentlich kümmert. Who are all these others? Wer sind all die anderen? Are they the unsaved people? Sind das die Ungeretteten? No, they are the Christians. Nein, das sind wir Christen. They were the people that were with him there. Das waren die Menschen, die damals bei ihm waren. And the only ones who had the same values as Paul. Die einzigen, die die gleichen Werte hatten wie Paulus, was Timothy. Der einzige war Timotheus. All the others care only for themselves. Alle anderen haben sich nur um sich selbst gekümmert. Now, if the Lord was to measure us individually tonight, wenn der Herr uns jetzt ganz persönlich jeden einzelnen irgendwie so bewerten würde, which category would we fit in? In welche Kategorien würden wir da hineinfallen? Would he say, you are a Timothy? Würde er sagen, du bist ein Timotheus? Or would he say, you are like one of the others? Oder würde er sagen, du bist so wie einer der anderen? See, this is where our values are so important. Und daher sind unsere Werte da so wichtig. First, they have to be something we desire. Zunächst muss er etwas sein, was wir uns wünschen, wonach Lord, wir uns sehnen. I am not like this. Herr, ich bin ja noch nicht so. I am totally into this for myself. Ich bin total selbstsüchtig. I mean, even my Christianity is all about making me happy. Selbst mein Christsein, da dreht es mir immer nur darum, praktisch, dass ich glücklich bin. Finding a spouse for me. Dass die passende Frau für mich helping finde. Helping me to be better and me to be more. Werde. Everything's about me. Alles geht nur um mich. Oh my goodness. Oh, that's meine okay. Güte. That's okay. Do you know okay. why that's okay? Because that's the start. That's where it begins. Weil es da ja beginnt. Das ist der Anfang. Discovering our values and arranging our values is the most important thing we'll ever do in our life. Dass wir unsere Werte entdecken und dass wir dann auch richtig arrangieren für uns, ist das Wichtigste, was wir im Leben tun können für uns. It's the most difficult thing you will ever do in your life. Aber es ist wahrscheinlich das Schwierigste, was du in deinem Leben tun kannst. To think through your values. Deine Werte wirklich durchzudenken. What do you want them to be? Wie sollen sie sein? Wie möchtest du sie haben? Is the first step to what you will have. Wie du sie haben möchtest, ist der erste Schritt dazu, zu dem, was du einmal bekommen God, wirst. I want to be a selfless person. Gott, ich möchte eine selbstlose Person sein. I want to bring glory to your name. Ich möchte deinem Namen Herrlichkeit geben. I want to stand before you one day and hear, well done. Ich möchte einmal vor dir stehen und diese Worte hören. Gut gemacht. But I know myself. Aber ich kenne mich ja. I am so fearful. I am so selfish. Ich habe so Angst und Furcht. Ich bin so selbstsüchtig. Through and through and through. Durch und durch, immer wieder. When Moses in Exodus chapter 3, als Mose in 2. Buch Mose Kapitel 3, was climbing up the mountain of God, auf diesen Berg Gottes stieg, he saw a bush. Da sah er einen Busch. And the bush was burning. Und dieser Busch erbrannte. But it wasn't consumed. Aber er wurde nicht verzehrt. And a voice spoke from the bush. Und aus diesem Busch sprach eine Stimme zu ihm. Take off your sandals. Zieh deine Sandalen aus. For you're on holy ground. Zieh deine Schuhe aus. Du wandelst auf heiligem Grund. I am the God of Abraham, Isaac and Jacob. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. What was the picture that God was giving to Moses? Was war das Bild, was Gott dem Mose gab? This is you. Das bist du. This is who you will be. Das bist you. Ist das, wer du sein wirst. Just a frail person. Du bist eine sehr zerbrechliche, schwache Person. Hiding from Pharaoh on the other side of the wilderness. Du versteckst dich da vor dem Pharao auf der anderen Seite der Wildnis. But my glory will come upon you. Meine Herrlichkeit, die werde ich auf dich legen. And you who are so frail. Und du, der so zerbrechlich bist. Will be a burning fire. Du wirst ein brennendes Feuer sein. And you will not be consumed. Und du wirst nicht verzehrt werden. This is what God wants us to be like. Und so möchte Gott, dass wir sein werden. He wants us to have his values living in our life. Er möchte, dass seine Werte in unserem Leben lebendig werden. What matters to Jesus? Was Jesus wirklich kümmert. What a prayer. Was für ein Gebet. Oh Jesus, please. Oh Jesus, bitte. Show me what matters to you. Zeig mir, was bei dir zählt. So that they might become my values. Auf dass das meine Werte werden. Now think of our vision. Denk nochmal drüber nach, über die Vision, die wir haben. Bringing as many people as possible so viele Menschen wie möglich into a living relationship with Jesus Christ. In eine lebendige Beziehung mit Christus zu führen. Both locally, das hier vor Ort, and globally. Aber auch weltweit. Do you think that that pleases him? Denkt ihr nicht, dass das ihm wirklich gefällt? Absolutely. Na, absolut ja. It's right along with what he values. Das ist genau dementsprechend, was er einfach wertschätzt. Bringing people to himself. Nämlich Menschen zu sich selbst zu führen. Let's go further. And I'll start to close. This is 2 Corinthians 5. 2. Korinther 5. Verse 15. Vers 15. Christ's love controls us. Die Liebe Christi, sie kontrolliert uns, sie drängt uns. Since we believe that Christ died for all, da wir ja glauben, dass Christus für alle gestorben ist, we also believe that we have all died to our old life. So glauben wir auch, dass wir alle gegen unserem alten Leben verstorben sind. But watch the next part. Schau mal, wie es weitergeht. He died for everyone. Er starb für alle. So that those who receive his new life, auf dass die, die sein neues Leben empfangen, and here it is, hier kommt es, will no longer live for themselves. Nicht mehr länger für sich selbst leben. Instead, they will live for Christ. Sondern stattdessen für Christus leben. Who died and was raised for them. Der für sie starb und für sie auch wieder auferweckt wurde. That's the Christian life. Und das ist das christliche Leben. That's what it means to burn. Das ist das, was es bedeutet, einfach zu brennen. Now you can close this up and I'm going to preach for 6 minutes and then we're going to close. Wir haben noch 6 Minuten zum Abschluss. Revelation chapter 3. Offenbarung Kapitel 3. The Church of Laodicea. Die Gemeinde von Laodicea. Was the worst of the 7 churches. Das war die schlimmste dieser 7 Gemeinden. Jesus said, I know what you're doing. I know your works. Jesus sagt, ich weiß, was du tust. Ich kenne deine Werke. You were neither hot nor cold. Du warst weder heiß noch kalt. And because you were lukewarm, I'm going to spit you out of my mouth. Aber weil du nur lauwarm warst, werde ich ausspeien aus meinem Mund. Spit you out of my mouth. Auskotzen. Yeah. You are neither hot or neither cold. You are lukewarm. Weder heiß noch kalt, warst lauwarm. Do you know what that means? Wisst ihr, was das bedeutet? Hot and cold are opposites, obviously, right? Heiß und kalt sind Gegensätze, ganz offensichtlich. And Jesus said, I want you to be either one. Ich möchte, dass ihr entweder eins oder das andere seid. They cannot mean the same thing. Es kann nicht das gleiche gleichzeitig sein. And yet sein. He sees them both as a positive thing. Und doch, er sieht sie ja beide als positiv. The worst thing he sees is this lukewarmness. Das Schlimmste, was er sehen kann, ist dieses Lauwarmsein. It's this casual Christianity. Dieses beiläufige Christsein, mal gelegentlich. He said, you have no need. Du hast scheinbar nicht nötig. You say we are rich. Du sagst, dass du reich bist. But I say you were poor. Aber ich sag, dass du armselig blind, bist. Blind. Wretched. Einfach schlimm. Miserable. Miserabel. And naked. Und nackt. That's how I see you. Das ist so, wie ich dich sehe. Whoa. How does the Lord see us? Wie sieht der Herr uns? And he says, I am the faithful one speaking. Ich bin der Treue, der zu dir spricht. So what I'm saying is true. Denn das, was ich sage, ist wahr. So how he sees us and how we see ourselves oftentimes is a lot different. So wie er uns sieht und wie wir uns sehen, ist manchmal sehr, sehr verschieden. But he says, I counsel you to buy from me gold tried in a fire. Ich gebe dir den Rat, kauf von mir Gold, was im Feuer geprüft wurde und geläutert wurde. I knock at the door. Ich klopfe an die Tür. If any man opens, I will come in. Wenn jemand öffnet, dann werde ich hineinkommen. And I will fellowship with them. Und ich werde das Mahl der Gemeinschaft mit ihm halten. See what it means to be lukewarm? Erkennt ihr, was bedeutet, lauwarm zu sein? You're living the Christian life with Jesus on the outside. Er lebt das christliche Leben mit Jesus, der vor der Tür steht. He's not inside. Er ist draußen. He's er ist not drinnen. In the middle of your life. Er ist nicht im Mittelpunkt des Lebens. Your life is not about having encounters with him. Euer Leben, es dreht sich nicht mehr darum, einfach die Begegnung mit ihm zu haben. He would rather have you cold. Er möchte lieber, dass ihr kalt seid. Over here saying, oh my God, I hate myself. Oh Gott, ich hasse mich selbst. I can't live this Christian life. Ich kann es so nicht leben. It's impossible. Unmöglich. I'm so empty. Ich bin so leer. I'm so unable. Unfähig. I'm so selfish. Selbstsüchtig. I'm so cold. So kalt. I'm so cold. Kalt. I don't love people. Ich liebe die Leute nicht. I don't care about Africa. Es kümmert mich gar nicht. Afrika. If I see one more Liberia photo, I'm gonna vomit. Nach einem Liberia-Foto sehe, dann kommt mir das Kotzen. I don't care about the sex shop. I don't care. Sexshop. I don't care about anybody. Ich kümmere mich um gar nichts. I came here to find a spouse. Ich bin hergekommen, um meinen Partner zu finden. That's why I'm here. Deshalb bin ich hier. I'm as cold as an ice cube. Ich bin so kalt wie ein Eiswürfel. That's me. Das bin ich. And Jesus says, I'd rather have that. Er sagt, den mag ich. I'd rather have that than lieber the lukewarm garbage. Als diesen Mister lauwarm. Because at least this person sees the need. Wenigstens sieht diese Person die Not. I can work with that. Damit kann ich arbeiten. If I knock, that person will hear me. Wenn ich klopfe, wird die Person mich hören. I'll make the person hot. Ich werde die Person heiß machen. It's an encounter with Christ. Es ist eine Begegnung mit Christus. That makes us hot. Die uns einfach zum Feuer macht. We'll continue next week. Nächste Woche werden wir fortsetzen. Let's pray, okay? Beten wir. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you tonight. Danke heute Abend. That the Christian life is alive. Das christliche Leben ist lebendig. That your Spirit speaks to us. Dein Heiliger Geist spricht zu uns. That you want to have an encounter with us. Dass du eine Begegnung mit uns haben möchtest. Jesus, you said. Jesus, du hast gesagt. I stand at the door and I knock. Ich stehe an der Tür und ich klopfe. You knock at the door of the Christian's heart. Du klopfst an die Tür des Christen. Not just the unbelievers. Nicht nur die Ungläubigen. If anyone hears my voice and opens the door, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, I will come in and fellowship with you. Dann werde ich hineinkommen und Gemeinschaft mit dir halten. Would you like to invite Jesus tonight? Willst du heute Abend Jesus einladen? To fellowship with you. Auf dass du Gemeinschaft mit ihm erlebst. This is for believers and unbelievers. Das ist jetzt für Gläubige und Ungläubige. This is for every person in this room. Für jede Person hier in diesem Raum. Let's pray together. Lass uns gemeinsam beten. Father in heaven, you see all of our hearts. Vater im Himmel, du siehst all unsere Herzen. Some of us are burning like the bush. Einige brennen wie der Busch. Some of us are cold as an ice cube. Einige sind kalt wie ein Eiswürfel. And some are just indifferent. Und einige sind gleichgültig. Lukewarm. Lauwarm. And we pray today, wherever we're at. Und wir beten heute, wo auch immer wir gerade stehen. If we're lukewarm, wenn wir lauwarm sind, that we would repent. Dass wir einfach es bereuen und Buße that tun. We would just say, God, forgive me. Und sagen, Gott, vergib mir. I am so indifferent. Ich bin so gleichgültig. Please forgive me. Bitte vergib mir. And touch my hardened heart. Und berühre mein verhärtetes Herz. Please. Bitte. Cleanse me. Reinige mich. I want you to think of something tonight. Ich möchte, dass ihr an etwas denkt. That is between you and God. Das zwischen euch und Gott steht. That stands between you. Das zwischen euch steht. And I want you to bring it to him. Und ich möchte, dass ihr es zu ihm bringt. I want you to put it in his hand. Dass ihr es in seine Hand legt. Jesus is at the door, he's knocking. Jesus steht an der Tür und er klopft. Open the door. Öffne ihm die Tür. Invite him in. Lad ihn ein, da hinein. Let's take a few minutes. Nehmen wir uns einige Minuten.